Hier hast du $5. Kauf dir einen Anzug und arbeite wieder. Ich kauf mir einen Anzug aus Drogen. Ich kauf mir einen Anzug aus Drogen.